Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und sage herzlich willkommen zur 35. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piraten NRW. Heute am 22.08. Sind wir im tiefsten Sommerloch überhaupt. Wir beginnen mit etwas Verspätung um 20.37 Uhr. Anwesend sind heute nur die Isan und die Vako. Das heißt, ich werde die Sitzung leiten und Isan wird sie protokollieren. Beschlussfähig sind wir nicht. Das heißt, Protokoll beschließen müssen wir verschieben. Da sind wir auch schon bei den Tätigkeitsberichten. Und zwar hatten wir am 12.08. ein Arbeitstreffen, LAFO-Arbeitstreffen in Big Blue Button. Dann ging es weiter mit dem Kommunalwahlgesetz. Da habe ich einen Antrag zur Finanzierung einer Verfassungsklage gestellt, Anwaltsschreiben formuliert und auch einen Anwalt angeschrieben. Dann war ich am 13.08. auf dem Stammtisch in Düsseldorf. Am 14.08. hatten wir AGÖ-Sitzung. Dann haben wir die Einladung Marina soweit fertig gemacht und über die Webseite als Blogbeitrag und als Mail verschickt. Da kommt eine persönliche Einladung dann noch dazu. Am 19. August hatte ich eine Vorstandssitzung, Vorstand, Kreisvorstand Düsseldorf. Am 20.08. habe ich die Vorstandssitzung in Mettmann besucht, Kreisverband Mettmann, und ansonsten so Kleinigkeiten, Tickets bearbeitet, Spam-Kalender pflegen und so weiter. Das war's von mir. Dann geht's weiter mit der Isan. Bei mir ist es nicht ganz so viel. Ich habe 7 Tage die Woche Social Media gemacht, ein bisschen AGÖA-Arbeit. Ich war auch bei der AGÖA-Sitzung und habe auch Tickets, Spams und Kleinigkeiten erledigt. Ja, und du warst auch bei dem Arbeitstreffen. Hilf mir, was habe ich vergessen, damit ich noch einen Punkt da reinschreiben kann? Ja, genau. Wir hatten ein Arbeitstreffen bezüglich Buchhaltung. Ach ja, natürlich. Ja gut, schreibe ich gleich noch ein. Gibt es Fragen dazu, zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Berichte Statistik, da haben wir Mitgliederstand heute 1350, davon stimmberechtigt 567. Fahrkassenbestand und Kontostände sind schon was älter. Kann man im Protokoll nachlesen, lese ich aber jetzt hier nicht nochmal für die Aufnahme vor. VKV-Kontostände findet ihr auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände, falls ihr da nachschauen wollt, wo ihr steht. Und da ich jetzt auch keine weitere Wortmeldung sehe, mache ich mit den Terminen weiter. Da haben wir am 1. September die Landtagswahl in Sachsen und Thüringen. Am 12. September die Datenschutzschulung mit unserem Datenschutzbeauftragten in Big Blue Button. Da wird es auch noch eine Einladung geben jetzt die Tage. Dann den Bundesparteitag 14. und 15. September in Nürnberg. Am 21. September ist eine Kreismitgliederversammlung in Düsseldorf. Entschuldigung, habe ich einen Halt. 22. September sind die Landtagswahlen in Brandenburg. Am 23. September ist eine Veranstaltung im Theater Mahl. Wer weiterliest, wird erschossen. Das ist mit Piratenbeteiligung. Dann haben wir am 6. Oktober die Marina 24.1 in Düsseldorf. Am 5.11. eine Kreismitgliederversammlung in Mettmann. Am 22. und 23. März unseren Landesparteitag und die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl in Bielefeld. Da noch nicht terminiert, im Herbst die Kommunalwahl 2025 und voraussichtlich am 28.09. die Bundestagswahl. Das ist zumindest die Terminempfehlung des Bundeskabinetts. Die Termine der Piraten NRW findet ihr auf unserer Webseite im Menü unter Termine. Wenn dort eure Termine nicht stehen, also Stammtische, Sitzungen, Infostände, Veranstaltungen, dann bitte einmal kurz, formlos an Vorstand schreiben, damit wir die Termine eintragen können. Gut, Anträge hatten wir keine, Umlaufbeschlüsse, wir haben ein neues Mitglied aufgenommen mit der Ticketnummer 524974. Und dann hatten wir den Finanzantrag, wie eben schon erwähnt, Ticketnummer 525013 zur Finanzierung der Verfassungsklage gegen das Kommunalwahlgesetz. Dafür haben wir ein Budget von 15.000 Euro beantragt und dieser Antrag wurde angenommen. Dann nächster Punkt, aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier noch irgendwas zu berichten? Ja, da ich ja in Mettmann ist schön, also ich war in der Online-Sitzung des Kreisvorstands Mettmann und die machen am 1. September, an dem Sonntag, einen Infostand von 12 bis 18 Uhr in Fellbad und zwar auf dem Herminghaus Parkfest, was alle 2 Jahre in Fellbad stattfindet. Okay, dann habe ich unter sonstiges Wichtiges einfach nur nochmal die Marina gepackt am 6. Oktober. Einmal der Link ins Wiki, einmal der Link zum Beitrag auf unserer Webseite und noch einmal die Bitte, wie schon geschrieben, Themenvorschläge und Wünsche möchten wir sammeln. Das findet ihr im Wiki, wo ihr das eintragen könnt, damit wir da auch ein feines Programm zusammenbekommen. So, sonst habe ich hier eigentlich nichts im Protokoll. Springt auch niemand in den Sprechenraum. Dann, der nächste Termin ist in 14 Tagen, das ist der 5. September. Das ist wieder ein Donnerstag, wieder 20.30 Uhr. Und damit beende ich die Sitzung um 20.44 Uhr.